sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im August geht es um grünen Kapitalismus, den Permafrostboden, die Mobilitätswende und französische AKWs. Unser erster Artikel ist aus der Luna Park 21, der Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie aus Berlin, die seit 2008 als Vierteljahreszeitschrift erscheint. Online findet ihr die Zeitschrift Luna Park unter lunapark21.net. Dort findet ihr auch viele der Artikel, ohne sich anmelden oder zahlen zu müssen. In der Sommerausgabe der Zeitschrift für Menschen, die sich mit den gegebenen Zuständen nicht abfinden wollen, ist der Schwerpunkt die Weltumordnung. Also die Folge des Ukraine-Kriegs. Wir haben uns für einen Artikel entschieden, der nicht aus dem Schwerpunkt ist, sondern in dem es um den grünen Kapitalismus geht. Gelb-grünes Wunschdenken, die stoffliche Seite des grünen Kapitalismus und seiner technischen Wunderwaffen gegen die Klimakatastrophe. Die Erzählung vom grünen Wachstum im Green New Deal der internationalen Politik verlängert das Konzept der Industriegesellschaft in eine strahlende, klimaneutrale und dekarbonisierte Zukunft. Es wird danach auch angesichts der Klimakrise ein ökonomisches Weiter-so geben, weil die Technik, allem voran die Digitalisierung und ihre Transformation, dem Kapitalismus den Hals rettet. Dieses Heilsversprechen beruhigt Konzerne wie KonsumentInnen und Gewerkschaften. Es wird auch in Zukunft Arbeitsplätze und Profite durch Autos, Flugzeuge, Flugzeugträger, Panzer, Smartphones geben, dazu Smart Cities und Smart Homes, Pflege- und Sexroboter. Um beurteilen zu können, wie realistisch die Versprechen technischer Lösungen für die multiple Krise sind, in der wir uns befinden, müsste man alle Dimensionen dieser Krise berücksichtigen, also auch Biodiversität und Stickstoffkreislauf, als jetzt schon überkritische Umweltprobleme, Verschmutzung von Land und Ozean, Abbau der Ozonschicht, Phosphorkreislauf, Wassermangel und Zerstörung der Wälder. Für all diese Bedrohungen unserer Lebensgrundlagen kommt Technik als Problemlösung noch weniger in Frage als für das Klima, auf das ich mich hier aber beschränke. Beim Green Deal geht es der Politik und dem Kapital darum, die erneuerbare Energiewandlung so schnell wie möglich auszubauen, um den steigenden Bedarf an Strom nachhaltig decken zu können. Es wird also Tempo gemacht. Unsere bisherige Technik basiert aber auf fortschreitender Naturzerstörung. Ihre Produktivität bestehe darin, Arbeit und Fähigkeiten von Tieren und Menschen, Wind- und Wasserkraft durch fossil gewonnene Energie und Rohstoffe zu ersetzen. Diese Technik ist im Vergleich zur Produktivität der Natur grobschlächtig und wenig intelligent. Die erneuerbaren Energiewandlungssysteme wie Photovoltaik und Windkraft brauchen nämlich riesige energie- und rohstoffintensive Maschinerien, zu deren Herstellung weiterhin energetisch und stofflich fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen. Das Gleiche gilt für die Extraktion der dafür benötigten Rohstoffe, insbesondere Metalle. Für die Produktion von Wasserstoff und dessen Einsatz als Energieträger, etwa für die Stahl- und Zementindustrie, gilt das Gleiche. Ein Huhn kann bei Zimmertemperatur ohne CO2-Emission hochwertigen Zement für die Eierschale produzieren. Wir brauchen dafür 1400 Grad und produzieren mit Zement zugleich 6-8% der weltweiten CO2-Emissionen. In Sachen intelligenter Technik ist noch viel Luft nach oben. Fossile Primärenergie macht noch mehr als 4/5 des heutigen weltweiten Energieumsatzes aus. Um nur auf dem Stand heutiger Energienutzung bleiben zu können, müssten wir gut das Vierfache der bis jetzt installierten Erneuerbaren innerhalb von etwa 25 Jahren bauen und die anderen Kraftwerke zurückbauen. Gleichzeitig müssen wir die existierenden fossil angetriebenen Geräte durch elektrisch angetriebene ersetzen und die alten entsorgen. Der für diese Transformation nötige Aufwand an noch fossil gewonnener Energie erzeugt zusätzliche Mengen von Treibhausgasen. CO2 bleibt hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Die erhoffte Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und dem Stoff- und Energieeinsatz, den Emissionen und der Naturzerstörung ist trotz aller politischer Absichtserklärungen nicht gelungen. Grund dafür ist der Rebound-Effekt, der für das Wachstum und die Renditen in der kapitalistischen Ökonomie existenziell ist. Die beschleunigte Zunahme des Umsatzes technischer Geräte durch systemische Obsoleszenz und bedarfsgenerierendes Marketing macht diese Entwicklung exponentiell. Allein in den vergangenen 30 Jahren wurden so viele Klimagase emittiert wie in den ersten zwei Jahrhunderten seit der industriellen Revolution. Bei einem weiteren Wirtschaftswachstum von nur 2% pro Jahr kommen wir 2050 auf 74% mehr als heute. Für den Green New Deal wird auch die Hoffnung angeführt, dass wir kritische, seltene, unter brutalen Arbeitsbedingungen und mit kriminellen Unternehmenspraktiken geförderte Metalle irgendwann und irgendwie ersetzen. Die grünen Innovationen müssen fast durchweg erst entwickelt, konstruiert und praxistauglich hergestellt werden. Allein die Windkraft hat über 35 Jahre gebraucht, bis durch die von kleinen, selbstverwalteten Ingenieurinnenunternehmen entwickelte, fast reibungsfreie Lagerung und die Auswuchttechnik die heutigen riesigen Maschinen praxistauglich entwickelt und gebaut waren. Der Bedarf an elektrischem Strom, all dieser neuen Geräte und Verfahren wird geradezu explodieren. Allein die klimafreundlich gehypten E-Autos benötigen, wenn sie in Stückzahlen wie heutige Verbrenner auf die Straßen kommen, etwa ein Viertel der gesamten heutigen Strommenge. Wir nutzen derzeit weltweit etwa 1,3 Milliarden Pkw, die jährlich um etwa 8% mehr werden. Dazu kommen die Millionen Lkw und die Arbeitsmaschinen, der Bergbau, Holzindustrie und Landwirtschaft. Was also ist mit den Flugzeugen, den Milliarden von Smartphones, den riesigen Servern für die Digitalisierung, der Wasserstoffgewinnung und den Klimaanlagen, die angesichts steigender Temperaturen nicht nur in Dubai, sondern in den Hitzezonen der ganzen Welt gebraucht werden, um überhaupt dort leben und arbeiten zu können? Was ist mit der gesamten Militärtechnik? Die politischen und geopolitischen Probleme, die die Konkurrenz um die Verfügbarkeit von Rohstoffen erzeugt, haben in den letzten Jahren die internationale Szene immer mehr beherrscht und führen seit Jahren zu genau so großen Spannungen wie die politischen Kämpfe und Kriege um Kohle, Öl und Erdgas. Der Überfall des russischen Militärs auf die Ukraine zeigt die Härte und Rücksichtslosigkeit kommender Kämpfe. Die Aufrüstung der Bundeswehr, die jetzt in Deutschland programmiert wird, wird nicht nur den Kohleausstieg verzögern. Die Produktion und der Betrieb der entsprechenden Militärmaschinerie wird auf den fossilen Aufwand noch oben drauf gesetzt. Es wurde schon erwähnt, dass für alle elektrischen und elektronischen Geräte Metalle gebraucht werden, die man vor 50 Jahren nur aus dem Periodensystem der Elemente kannte oder aus dem Labor. Es ist aber ein Unterschied, und das nicht nur quantitativ, ob diese Elemente begrenzt genutzt oder großtechnisch in Geräte für mehrere Milliarden von Menschen eingebaut und eingesetzt werden. Beispiel Kupfer. Es ist ziemlich gut zu recyceln, weil es nicht wie Coltan, Gold oder Neodym in kleinsten Mengen verarbeitet wird. Etwa 50% des heutigen verwendeten Kupfers kommt bereits aus Recyclingquellen. Dennoch ist der Bedarf so gewaltig gestiegen, dass die Förderung sich selbst dann lohnt, wenn etwa in Chile der Kupfergehalt im Erz nur noch 0,7% beträgt. Vor 4 Jahrhunderten enthielt das geförderte Erz 20-30% Kupfer, im 19. Jahrhundert noch 5, im 21. Jahrhundert durchweg weniger als 2%. Der Kupferbedarf für ein großes Windrad beträgt etwa 4,5 Tonnen, für ein E-Auto 45-85 Kilogramm, je nach Größe, Gewicht und PS-Zahl. Die Förderung ist trotz Recycling von 1932 bis 2017 exponentiell von einer Megatonne pro Jahr auf 20 Megatonnen angestiegen. Dafür werden sozusagen Berge versetzt, mit riesigen Arbeitsmaschinen wie Muldenkippern, die pro Tag 4.900 Liter Diesel verbrauchen. Die alle auch noch durch Elektrifizierung klimaneutral zu machen, gleicht dem Versuch, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Auch die Förderung der sogenannten seltenen Erden, die zum Teil gar nicht so selten und auch keine Erden sind, sondern Metalle und anderer kritischer Metalle wie Kobalt, Wolfram, Nickel, Molybden, erfordern hohen Aufwand. Die anschließende Aufbereitung für die Verwendung in Geräten ist energieintensiv, wobei Schwermetalle, Arsen und Säuren freigesetzt werden. Kritische Rohstoffe werden vor allem dort verwendet, wo es um grüne und digitale Technologien geht. Sie stecken in Flüssigkristall- und Plasmabildschirmen, in Wind- und Wasserkraftanlagen. Ihr Abbau schädigt nicht nur das Klima, sondern belastet auch die Umwelt extrem und hinterlässt zerstörte Landschaften. Der ökologische Rucksack dieser Stoffe durch Schürfung, Herstellung und Anwendung ist riesig. Für einen Mikrochip von 2 Gramm werden 100 Kilogramm an Ressourcen benötigt. Um einen etwa 2 Kilogramm schweren PC herzustellen, braucht es 22 Kilogramm an Chemikalien, 240 Kilogramm an Brennstoffen und 1,5 Tonnen Trinkwasser. Das Recycling dieser oft in minimalen Mengen in die Geräte eingebauten Metalle ist schwierig und energieaufwendig. Da es inzwischen fast 4 Milliarden Smartphones gibt, dürfte allein die Logistik für deren Recycling ein Problem darstellen. Wahrscheinlich ist ein großer Teil der verbauten Stoffe verloren, wird irgendwo auf Mülldeponien landen und die Umgebung und die dort wohnende Bevölkerung vergiften. Es ist also zu befürchten, dass die Transformationsstrategie, die den bisherigen Pfad der kapitalistisch geformten Entwicklung beibehalten soll, zum Scheitern verurteilt ist. Sie verschärft das Problem. In der Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts sind schon viele Heilsversprechen gebrochen worden, vom unsinkbaren Schiff über ein Atomzeitalter ohne Stromzähler bis zur Dematerialisierung durch elektronische Informationstechnik. Wir sollten nicht darauf setzen, dieser Wechsel auf die Zukunft ist energetisch und stofflich ungedeckt. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, sagen die Deutschen. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, die Österreicher. Das ist die Parole des Kapitals und der ihm folgenden Politik. Verdrängung. Das ist verständlich, wenn man die einzig mögliche Strategie zur Abwendung von noch mehr Schäden in der multiplen Krise der fossilen Zivilisation ins Auge fasst. Die schnelle Reduzierung von Produktion und Konsum in den Industrieländern, um die Pro-Kopf-Emissionen von etwa 12 Tonnen pro Jahr auf global verträgliche 2 Tonnen zu senken, um den Ländern, die heute noch deutlich unter diesen 2 Tonnen liegen, die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Das hieße für uns in Europa, wir müssen auf etwa den Standard zurückkommen, den wir Mitte der 1960er Jahre hatten und uns von der imperialen Lebensweise, ihrem das Leben erstickenden Überfluss und dem Druck befreien, die lediglich Geld vermehrende geschäftliche Huberei für die Renditen des Kapitals zu steigern. Also beispielsweise die Arbeitszeit auf die Hälfte senken, die Städte von den Autos, die Kids von der smarten Diktatur der Tech-Konzerne befreien. Und wir brauchen eine Technik, die in das natürliche und soziale Leben integriert, also konvivial ist. Für eine solche Technik gibt es schon viele Ansätze. Ingenieure und Handwerker früherer Zeiten haben ohne Kapitalismus, ohne fossile Hilfsmittel und ganz ohne künstliche Intelligenz beeindruckend kluge und raffinierte technische Verfahren und Produkte geschaffen. Will man also eine grüne Revolution gestalten, ist man gut beraten, sich die vorindustriellen Methoden anzuschauen und zu lernen, wie Technik wieder nachhaltig werden kann. Für eine Reduzierung und internationale Umverteilung muss der Kapitalismus schon gar der neoliberal radikalisierte und globalisierte, zunächst rabiat politisch eingeschränkt und sukzessive durch eine solidarische oder Postwachstumsökonomie ersetzt werden. Die Linke hat sich seit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus einreden lassen, der Kapitalismus sei das Ende der Geschichte und damit die Alternativlosigkeit dieser Wirtschaftsform implizit akzeptiert. Sie ist deshalb politisch immer mehr in die Defensive geraten. Sie könnte die Krise aber nutzen, um die Hegemonie dieser Irrlehre, wie zu Zeiten Galileis, durch eine wissenschaftsbasierte Kritik des Produktivismus, des Konsumismus und des fossilen Fortschrittsmodells zu brechen und damit eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte einzuläuten. Da hilft auch eine sozial innovative Wiederbelebung klassischer linker Ökonomiemodelle wie Genossenschaften und selbstverwaltete Betriebe. Die jungen Menschen, die den Ernst der Lage immer präziser erfasst haben, fragen nach einem Systemwandel. Wenn die Antwort und praktikable Modelle dafür nicht von der Linken kommen, werden andere Antworten von den Faschisten kommen. We'll be right back. mit dem zweiten Artikel von der Homepage für Netzkultur Telepolis vom 7. August 2022 geht es um den auftauenden Permafrostboden in der Arktis und einem Online-Projekt von Forscherinnen zum arktischen Permafrostboden im Klimawandel. Online unter permafrost.awi.event5.de zu finden. Für Resignation haben wir keine Zeit. Der Klimawandel setzt dem Permafrost zu, er taut und setzt zusätzlich Treibhausgase frei. Ein Teufelskreis. Im Anthropozän verändert der Mensch die Erde nach seinen Vorstellungen und seinen Bedürfnissen. Eine Folge ist der Klimawandel, der es überall immer wärmer werden lässt. Das zeigt sich aktuell in den Hitzewellen mit großer Trockenheit und Waldbränden, wie sie seit vielen Wochen durch Europa rollen. Aber das ist nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft, wie Claire Nullis, Sprecherin der Weltwetterorganisation WMO, es formuliert. Weltweit nehmen die Extremwetterereignisse zu. Das gilt auch für die Polarregionen. Im vergangenen Jahr wurde ein neuer arktischer Temperaturrekord von 38 Grad in der russischen Stadt Verkhojansk offiziell bestätigt. Eine der potenziell besonders verhängnisvollen Konstellationen ist das Auftauen des Permafrost. Der dauerhaft tiefgefrorene Boden erwärmt sich nachweislich seit Jahrzehnten. Im Fachjournal Frontiers in Environment Science berichtet kürzlich ein internationales Team von mehr als 30 Fachleuten um Benjamin Abbott von der amerikanischen Brigham Young University und Jens Strauß vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam über die Veränderungen in den Permafrostregionen und forderte von der globalen Politik, wir müssen die Emissionen fossiler Brennstoffe stoppen, um die Permafrost-Ökosysteme zu schützen. Permafrost ist weit verbreiteter, als man denkt. 10% der Erdoberfläche wird von Dauerfrost beherrscht. Ungefähr ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel sind Permafrostböden. Sie befinden sich in allen kalten Regionen, wie zum Beispiel in den Alpen. Am weitesten verbreitet sind sie aber im hohen Norden, rund um die Arktis, vor allem in Russland, Kanada und den USA. Nur die obere aktive Schicht taut im Jahreszeitwechsel von einigen Zentimetern bis zu einem Meter tief auf. Die untere Schicht bleibt bis zu einer Tiefe von mehreren hundert Metern durchgehend gefroren. Die sich verändernde Auftautiefe zeigt die kurzfristigen Schwankungen des Wetters, die steigenden Temperaturen in der Tiefkühlschicht, dagegen die längerfristigen Klimaveränderungen. Experten messen an vielen Orten kontinuierlich diese Daten und speisen sie in eine globale Datenbank ein, dem Global Terrestrial Network for Permafrost, GTMP. Der größte, dickste und kälteste Permafrost befindet sich in Sibirien. Dort beträgt die Jahresmitteltemperatur der unteren dauergefrorenen Schicht rund minus 10 Grad Celsius. Noch kälterer Boden mit minus 15 Grad Celsius bietet das nördliche Kanada. Relativ warm mit einer Durchschnittstemperatur von minus 2 Grad Celsius ist dagegen die dauerhaft gefrorene Erdschicht auf Spitzbergen. Durch den Klimawandel verändert sich die Permafrostregion sowohl an Land wie auch im Meer besonders schnell. Die Temperaturen der Landoberfläche erhöhen sich in diesen Gebieten 2- bis 4-mal schneller als im weltweiten Durchschnitt. Eine riskante Entwicklung, denn in der Erde ruhen dort seit langer Zeit die eingefrorenen organischen Überreste von Tieren und Pflanzen, die sofort durch Mikroben zersetzt werden, sobald sie auftauen. Dabei entstehen Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan, die für eine weitere Erhitzung der Welt sorgen könnten. Wie schnell das passiert, darüber wird in der Fachwelt noch heftig debattiert. Jens Strauß betont, dass weder Untergangsfantasien noch Verharmlosung wirklich Sinn machen. Wir müssen zwar nicht damit rechnen, dass der Permafrost in ein paar Jahren riesige Mengen Treibhausgase auf einmal in die Atmosphäre spuckt und das Klima damit unweigerlich zum Kippen bringt, aber immerhin setzt die Permafrostregion heute schon Treibhausgase in einem Umfang frei, der nahezu den jährlichen Emissionen von Deutschland entspricht. Wir können durchaus noch etwas tun. Für Resignation haben wir keine Zeit. Wenn der Permafrost taut, wird der Boden instabil, der nicht mehr von Eis zusammengehalten wird. Es entstehen Krater, Sümpfe, Stammseen. Durch die höheren Temperaturen gedeihen mehr Pflanzen. Büsche rücken nach Norden vor. wo vorher nur Gräser wuchsen. Die Landschaft verändert sich. An den Küsten holt sich das Meer immer mehr Land. Waldbrände zerstören ganze Landstriche. Ein komplexer Vorgang, der eine völlig neue Umgebung schafft. Als direkte Folge des nachgebenden Bodens bersten Pipelines, Straßen brechen weg, Gebäude geraten in Schieflage oder stürzen ein. Wissenschaftliche Berechnungen ergaben, dass 120.000 Gebäude, 40.000 Straßenkilometer und 9.500 Kilometer Pipelines in akuter Gefahr sind. Traditionelle Lebensweisen von indigenen Gemeinschaften, wie zum Beispiel die der Rentierzüchter, sind zudem bedroht. Die Permafrostgebiete in Skandinavien, Finnland werden wohl auf jeden Fall bis 2040 verschwunden sein, selbst wenn die Erderwärmung rasch eingedämmt wird. Die Fachleute sind beunruhigt. Entsprechend intensiv appelliert die Forschergruppe im Benjamin Abbott an die Politik weltweit. Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für das riesige globale Permafrostgebiet. Wenn es uns nicht gelingt, die Permafrost-Ökosysteme zu schützen, wird das schwerwiegende Folgen für die Menschenrechte, die Integrität der Biosphäre und das globale Klima haben. Die politischen Implikationen sind klar. Je schneller wir die menschlichen Emissionen reduzieren und das atmosphärische CO2 abbauen, desto mehr der Permafrostgebiete können wir retten. Die Ziele für die Emissionsreduktion müssen verschärft werden und mit der Unterstützung der lokalen Bevölkerung einhergehen, um intakte ökologische Gemeinschaften und natürliche Kohlenstoffsenken innerhalb der Permafrostgebiete zu schützen. Wir rufen Staats- und Regierungschefs, Unternehmen, Forscher und Bürger auf der ganzen Welt auf, die globale Bedeutung des Permafrost anzuerkennen und sich für die Wiederherstellung des Klimas und die Stärkung der Rechte indigener und zugewanderter Gemeinschaften in diesen Regionen einzusetzen. Ergänzend zum Bericht über die Situation der Permafrostregionen veröffentlicht das Alfred-Wegener-Institut eine interaktive Karte der Nordhalbkugel, die das Team von Moritz Lange erstellt hat. Auf dieser Karte kann man sich anzeigen lassen, wie sich bestimmte Eigenschaften des Klimas und des Permafrosts seit dem Jahr 1800 entwickelt haben, erklärt der Forscher. Zusammen mit anderen wissenschaftlichen Experten hat er im Juni als Prepint auf Egosphere, Plattform der europäischen Geowissenschaften, eine kurze Geschichte des arktischen Permafrostes der letzten Jahrhunderte veröffentlicht. The Evolution of Arctic Permafrost over the Last Three Centuries. Daten wie die Temperatur der Erdoberfläche, Auftautiefe oder Kohlenstoffmengen in der obersten Bodenschicht flossen in die Studie ein. Dabei zeigte sich, dass die Erwärmung des Permafrostes seit der Industrialisierung hauptsächlich in drei Hotspot-Regionen im Nordosten Kanadas, im Norden Alaskas und in geringem Maße in Westsibirien stattfand. In der Geschichte ging es zunächst vom geringen zum mäßigen Auftauen. Erst im 20. Jahrhundert verdoppelte sich die Permafrostverlustrate, besonders verstärkt in den letzten 50 Jahren. Neben dem virtuellen Blick in die Vergangenheit bietet die Karte auch mögliche Zukunftsperspektiven für die Dauerfrostböden. 13 Jahren mit niedrigen, mittleren und hohen Treibhausgasemissionen können durchgespielt werden. Wenn rasch gehandelt wird und die globale Erderwärmung weniger als 2 Grad Celsius beträgt, könnte ein großer Teil des Permafrost erhalten bleiben. Leider steuern wir im Moment aber auf eine viel stärkere Erderwärmung zu, ergänzt Moritz Langer. Bei einem Anstieg der Temperaturen um 4 bis 6 Grad würden bis zum Jahr 2100 überall im Norden das große Tauen herrschen. Vom Permafrostboden kommen wir zur Mobilitätswende und einem Artikel aus der anarcho-pazifistischen Zeitung Graswurzelrevolution und deren Sommerausgabe. Und dieser Artikel heißt Auswege aus dem Verkehrswahnsinn. Klimagerechtigkeit geht nicht ohne grundlegende Mobilitätswende. Vermeidung unnötiger Transport- und Pendelstrecken, kostenloser Nahverkehr. Es gibt ganz konkrete Möglichkeiten, eine Mobilitätswende umzusetzen und die ist dringend nötig, um den Klimawandel zu stoppen. Anhand vieler Beispiele aus verschiedenen Ländern und Themenbereichen zeigt Wolfram Treiber Ansatzpunkte für eine Kampagne auf, die globale und soziale Aspekte berücksichtigen muss. Die Klimakrise ist eine der existenziellen Krisen des 21. Jahrhunderts. Um den durch die Menschen verursachten Klimakollaps zu stoppen, ist eine radikale Infragestellung der gesellschaftlichen Strukturen, der Produktions- und Lebensweise erforderlich. Denn die Klimakrise ist der physikalische Beweis dafür, dass der Kapitalismus das Leben auf diesem Planeten zerstört. Verantwortlich sind Profitinteressen, die vor die Lebensinteressen der Menschen gestellt werden und die immer intensivere Ausbeutung von Mensch und Natur. Klimagerechtigkeit als Perspektive ist deshalb nur unter der Voraussetzung einer grundlegenden Änderung der kapitalistischen Ökonomie möglich. Dies gilt auch für einen der wichtigsten Aspekte des Kampfes um Klimagerechtigkeit, die notwendige Mobilitätswende. Es reicht nicht aus, mehr Fahrradwege zu fordern, Elektroautos, weniger Autobahnen und so weiter. Denn wie bei der Energie gilt zunächst für eine Mobilitätswende das Prinzip so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dieses Prinzip durchzusetzen ist jedoch nur möglich, wenn Mobilität wie auch die Energieversorgung nicht betriebswirtschaftlichem Denken und profitorientierten privatwirtschaftlichen Gesellschaftsformen unterworfen sind, da dann immer das Prinzip so viel wie möglich gilt, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. Dies steht aber einer Verkehrswende und den Zielen der Klimagerechtigkeitsbewegung diametral entgegen. Energieversorgung wie auch Mobilität gehören zur elementaren Daseinsfürsorge und dürfen nicht der Profitmaximierung unterworfen werden. Deshalb gilt auch für diesen Bereich, keine weiteren Privatisierungen zuzulassen und bereits erfolgte Privatisierungen, wie zum Beispiel bei der Bahn und beim öffentlichen Personennahverkehr, zurückzunehmen. Ein Großteil von Transporten und Fahrtwegen könnte wegfallen, ohne dass der Bevölkerung daraus ein Nachteil entsteht. Dazu einige Beispiele. Wellpappe wird aus Kiel nach Karlsruhe transportiert, obwohl es in 20 Kilometer Entfernung ein Wellpappwerk gibt, welches das gleiche Produkt herstellt. Äpfel im Supermarkt kommen aus Chile oder Südafrika, obwohl hier viele Bäume voller Äpfel hängen. Erstere kosten dann auch nur die Hälfte, was nur durch extreme Ausbeutung der ProduzentInnen im globalen Süden und nicht Berücksichtigung der ökologischen Transportkosten möglich ist. Mehrere private Paketzustelldienste fahren täglich die gleiche Route von Haus zu Haus mit Dumpinglöhnen, anstatt dass die Strecke nur von einem Unternehmen einmal abgefahren wird. Sinnvoll wäre es, wenn es nur einen dezentral organisierten kommunalen Pflegedienst gibt, der in allen Vierteln präsent ist, anstatt dass viele private Pflegedienste kreuz und quer durch die Stadt fahren. Es ergibt auch klimapolitisch wenig Sinn, wenn von jedem Produkt 30 vergleichbare Sorten im Regal stehen, die ebenfalls kreuz und quer um den Erdball transportiert werden. Viele Produkte werden an verschiedenen Orten der Welt produziert, um die jeweils schärfsten Ausbeutungsbedingungen auszunutzen. Falls sich die ArbeiterInnen gewerkschaftlich organisieren und für ihre Rechte und den Erhalt ihrer Umwelt kämpfen, zieht die Karawane weiter dorthin, wo die Ausbeutung noch besser funktioniert. Mehrere Zentralisierungen und größere Einheiten in der Produktion führen dazu, dass immer mehr Menschen immer weitere Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Zurzeit müssen nach offiziellen Angaben allein in Deutschland täglich 3,4 Millionen Menschen in ein anderes Bundesland zur Arbeit fahren. Für alle hier genannten Beispiele unnötiger Transportstrecken gilt, dass sie in einem kapitalistischen System nur möglich sind, weil die realen volkswirtschaftlichen Kosten unter Berücksichtigung der Klimaziele nicht mit einbezogen werden. Sonst wären die Transportkosten nämlich vollkommen unwirtschaftlich. Unabhängig davon muss eine Mobilitäts- und Verkehrswende auch immer im weltweiten Maßstab gedacht werden und darf soziale Aspekte nicht ausklammern. In vielen Teilen der Welt und insbesondere im globalen Süden fehlt es an notwendiger Verkehrsinfrastruktur. Diese ist im Interesse der Menschen dort aufzubauen, ohne dass dabei kapitalistische Irrwege gegangen werden sollten. Klimagerechtigkeit heißt darüber hinaus auch, dass allen Menschen weltweit das gleiche Recht auf Mobilität zugestanden werden muss. Am Beispiel des Autoverkehrs und der Kfz-Dichte wird deutlich, welche Herausforderungen dies bedeutet. Wenn zum Beispiel in China und in Indien dieselbe Kfz-Dichte wie in der Europäischen Union gegeben wäre, wäre der Klimakollaps auch bei der Beschickung mit E-Autos vorprogrammiert. Dies kann aber nicht bedeuten, dass nun ausschließlich China und Indien auf Autos verzichten müssen, sondern vor allem, dass eine Zurückdrängung des Autoverkehrs vor allem in den Ländern des globalen Nordens angebracht wäre und generell ein grundsätzlicher Wandel hinsichtlich des Autoverkehrs stattfinden muss. Strategien gegen den Klimawandel müssen den Kern treffen, was unter anderem bedeutet, die Autoindustrie und mit ihr das System Auto anzugreifen und zu überwinden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir auch Alternativen aufzeigen können. Dies schafft Akzeptanz in der Bevölkerung und vergrößert die Wirkungsmacht der Klimabewegung. Dazu gehört auch ein Umbau der Städte im Sinne einer solidarischen Verkehrswende. Dies zu erreichen ist keine Frage der materiellen Machbarkeit, sondern des politischen Willens. Um die Ziele der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch Verbesserungen bei der Mobilität für alle umzusetzen, ist eine Kampagne für kostenlosen Nahverkehr bei akzeptabler Infrastruktur ein wichtiges Mittel. Voraussetzung ist aber auch, dass öffentlicher Nahverkehr und auch die Bahnverbindungen ausgebaut werden, als reale, akzeptierte Alternative zum Autoverkehr. Dabei gibt es bereits viele positive Erfahrungen aus anderen Ländern und Städten. Die estnische Hauptstadt Tallinn gilt als europäische Vorreiterin in Sachen kostenloser Nahverkehr. Seit 2013 können gemeldete EinwohnerInnen umsonst fahren, um damit Staus und Luftverschmutzung zu verringern. Die Autos sind dadurch aus den verstopften Straßen der Innenstadt verschwunden und die Mobilität ärmerer Familien wurde erhöht. Auch finanziell ist das Ganze tragfähig. Bei Smog kostenlos durch Warschau. Polen hat vor allem im Winter mit Smog zu kämpfen. An Tagen mit besonders hoher Schadstoffbelastung ist der ÖPNV in großen Städten wie Warschau und Krakau für alle gratis. In der nordfranzösischen Großstadt Dunkirk ist der öffentliche Nahverkehr seit September 2018 kostenlos. Wurden 2015 noch 2/3 aller Fahrten im Nahbereich mit dem Auto zurückgelegt und nur 5% mit dem Bus, so hat sich der Autoverkehr drastisch reduziert. Durch 17 Linien ist die ganze Stadt eingebunden. 5 davon verkehren gar im 10-Minuten-Takt und sind für 80% der EinwohnerInnen in weniger als 300 Meter Entfernung erreichbar. In der Folge ist die Mobilität besonders der älteren BewohnerInnen gestiegen. In Brasilien ist der Nulltarif bereits in 12 Städten gültig. Entscheidend dazu beigetragen hat die im ganzen Land aktive Protestbewegung gegen die zunehmend höheren Fahrpreise im ÖPNV und für einen kostenlosen Nahverkehr. In der im Feinstaub erstickenden chinesischen Metropole Chengdu dürfen die Bewohnerinnen zu den Hauptverkehrszeiten die öffentlichen Verkehrsmittel gratis nutzen. In Bangkok durften ärmere Leute bis vergangenes Jahr auf einigen Strecken Busse und Bahn gratis benutzen, ohne sich besonders ausweisen zu müssen. Wenn wir uns die Debatte um das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr für den Zeitraum von Juni bis August anschauen, wird eines besonders deutlich. Ein wichtiger Aspekt einer Kampagne zum kostenlosen öffentlichen Nahverkehr muss auch die Diskussion über seine Ausgestaltung sein, in die die gesamte Bevölkerung mit einbezogen werden muss. Es muss für alle BürgerInnen eine Lösung gefunden werden, wie sie umweltfreundlich von A nach B kommen. Dies gilt auch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen, für besonders schutzbedürftige Personen und für all diejenigen, die sich keine teure individuelle Lösung leisten können oder zum Beispiel nicht in der Lage sind, Fahrrad zu fahren. Darüber hinaus muss auch die Mobilität in den ländlichen Gebieten mit betrachtet werden. Das heißt, Bahn und öffentlicher Nahverkehr müssen weiter ausgebaut werden. Und den jahrelangen Sparmaßnahmen, zum Beispiel bei der Bahn mit Streckenschließungen, schlechter Wartung und Personalabbau, muss entgegengewirkt werden. Nicht zu vergessen ist auch die dringliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und bei der Bahn. Wir müssen die Arbeitskämpfe der KollegInnen um bessere Entlohnung, Arbeitszeitverkürzung und generell bessere Arbeitsbedingungen, das heißt unter anderem für mehr Personal, unterstützen. Viele Beschäftigte sind täglich 2 bis 3 Stunden unterwegs, um ihre Arbeitsstätte zu erreichen. Zeit, die ihnen im Leben fehlt und die sie nicht bezahlt bekommen. Nach offiziellen Angaben müssen zurzeit allein in Deutschland täglich 3,4 Millionen Menschen in ein anderes Bundesland pendeln. Skandalöserweise hält es das Jobcenter für zumutbar, dass die Menschen 2-mal täglich 1,5 Stunden zur Arbeit fahren. Dies hängt natürlich damit zusammen, dass es immer mehr Zentralisierung und größere Einheiten der Produktion gibt, die in dieser Form auch im Interesse der Allgemeinheit und der notwendigen Mobilitätswende eingeschränkt werden müssen. Deshalb ist es wichtig, eine Kampagne zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs auch mit der Forderung, Bezahlung der Fahrzeit zum Arbeitsplatz als Arbeitszeit zu verbinden. In dieser Auseinandersetzung ist dies dann auch ein Ansatzpunkt, um die Gewerkschaften einzubeziehen. Dies gilt natürlich ebenso für eine Erarbeitung einer Alternative zur Kfz-Schlüsselindustrie. Die derzeitige Fokussierung auf E-Mobilität ist in dieser Form keine Alternative. Eine Konversion der Automobilindustrie muss dabei auch die Beschäftigten der Automobil- und Lkw-Produzenten und Zulieferer sozialverträglich einbeziehen. Es gibt also viel zu tun, packen wir es an. Angesichts der Tatsache, dass bereits der Wirbelsturm Katrina nach offiziellen Angaben Kosten von 200 bis 300 Milliarden Dollar verursacht hat, angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung völlig unproblematisch 100 Milliarden Euro Soforthilfe für Aufrüstung locker machen kann und darüber hinaus viele weitere Milliarden für die Rüstung in den nächsten Jahren, angesichts der Tatsache, dass Hunderte von Milliarden zur Unterstützung der Unternehmen wegen Corona bereitgestellt werden und angesichts der Tatsache, dass beim Flughafen BER, bei der Bahn Großbaustelle Stuttgart 21 oder dem Karlsruher U-Bahn-Prestigeobjekt U-Strab Geld offensichtlich keine Rolle spielt, ist klar, dass genug Geld da wäre, um die Klimaziele sozialverträglich und global zu erreichen. An uns allen liegt es, dass wir dafür kämpfen, dass die Mittel entsprechend umverteilt werden. Nulltarif im Nahverkehr muss zu einer breiten Kampagne werden, mit dem Ziel, die Klimakrise nicht nur zu skandalisieren, sondern an einem wichtigen Schalthebel die Mobilitätswende einzuleiten. Unser letzter Artikel, mit dem wir von der Mobilitätswende zu AKWs kommen, ist wieder von der Online-Plattform Telepolis vom 7. August. Krisenstab eingesetzt. Atomdesaster in Frankreich nimmt seinen Lauf. Die Hitzewelle setzt im Kernkraftland und seinen Flüssen immer heftiger zu. Kühlwasser ist Mangelware. Die Lage im Atomstromland Frankreich wird auf allen Ebenen immer dramatischer. Vor allem was die Stromversorgung angeht. Im ganzen Land herrscht Wassermangel und sogar ein Krisenstab wurde nun angesichts der schweren Dürre in Paris eingesetzt, welche die schlimmste sein soll, die jemals in unserem Land verzeichnet wurde, teilt Premierministerin Elisabeth Borne mit. Die extreme Trockenheit könne noch 2 Wochen anhalten und sich sogar noch verschlimmern, warnte sie. Aber erst jetzt lässt Borne Notfallpläne erarbeiten. Nun soll die Lieferung von Trinkwasser koordiniert werden, da die 4. schwere Hitzewelle anrollt. Frankreich wird auch in der kommenden Woche unter Temperaturen um 40 Grad stöhnen. Auch hier ließ man in Paris wieder einmal das Prinzip Hoffnung walten. Dass sich im Land massive Probleme anhäufen, war auch dieser Regierung spätestens seit dem Frühjahr bekannt, als erstmals in der Geschichte schon früh Atomkraftwerke heruntergefahren werden mussten, weil Kühlwasser fehlte. Seither hat sich die Lage immer weiter zugespitzt. Immer mehr Kraftwerksbetreibern wurde erlaubt, die Gewässer auf mehr als 28 Grad zu erwärmen. Über einigen Flüssen hängt schon der zarte Duft von Fischkadavern, da man früher Gewässer eigentlich zum Schutz von Flora und Fauna nicht über 25 Grad erwärmen durfte. Das wurde schon nach der Hitzewelle 2003 geändert und nun weiter aufgeweicht. Für immer mehr Atomkraftwerke werden Sondergenehmigungen erteilt, da sich die Stromversorgungslage dramatisch zuspitzt. Abgeschaltet wurden leider nicht, wie das eigentlich nötig wäre, sondern die Leistung nur auf ein Minimum reduziert, da Frankreich in der Atomsackgasse jedes Megawatt braucht. Das Land hängt massiv am Strom- und Gastropf Europas. Frankreich muss extrem teuer Strom zukaufen, was die Staatsverschuldung weiter sprunghaft ansteigen lässt. Da die Kosten angesichts gedeckelter Preise nicht an die Verbraucher weitergegeben werden, Derweil explodieren deshalb auch für deutsche Verbraucher die Strompreise, da Frankreich als großer Einkäufer die Preise nach oben treibt. Doch seit Jahrzehnten werden Milliarden um Milliarden in Atomanlagen versenkt. Flormüffel sollte seit 10 Jahren Strom liefern, verbrennt aber immer neues Geld. Auch der französische Energiekonzern EDF räumt nun ein, dass der Reaktor einen Konstruktionsfehler hat. Deshalb mussten sogar die EPR-Reaktoren in China abgeschaltet werden und das Design für Hinkley Point in Großbritannien soll teuer für die französischen Steuerzahler mit unsicherem Ergebnis angepasst werden. Mit dem vielen Geld hätte man längst Wind, Wasser und Solaranlagen in dem Flächenland mit viel Küste in Betrieb nehmen können, um die immer größere Stromlücke nicht weiter zu öffnen, sondern zu schließen. Weil das nicht geschah, muss die EDF nun vollständig verstaatlicht werden, um das Märchen vom angeblich billigen Atomstrom aufrechterhalten zu können. Deshalb liefert Deutschland derweil viel Strom und auch Gas ins Nachbarland, damit es dort nicht schon im Sommer zum Blackout kommt. Die absurde Debatte hier über Laufzeitverlängerung, Streckbetrieb und sogar die Forderung, abgeschaltete Meiler wieder in Betrieb zu nehmen, wird zu einem guten Teil deshalb geführt, weil sich vor allem die FDP ins Zeug legt. Sie will damit Präsident Emmanuel Macron und der Schwesterpartei unter die Arme greifen. Noch kann Deutschland über Photovoltaikstrom das französische Defizit abfangen. Die Produktion ist allein darüber meist deutlich höher als die gesamte Atomstromproduktion in Frankreich. Nun droht aber die massive Drosselung von weiteren 3 AKWs wegen Kühlwasserproblemen. Eigentlich müssten auch die längst abgeschaltet sein. Eine Produktion von mindestens 400 Megawatt mit der Aufrechterhaltung von 2 gekoppelten Blöcken müsse wegen Netzbelastung sichergestellt werden, wird die EDF zitiert. Die Franzosen werden mit Nachdruck zum Strom- und Wassersparen aufgerufen. Große Wasserschlucker sind aber nicht private Haushalte, sondern die Industrie und vor allem die Energieversorger, was gerne verschwiegen wird. In Deutschland zum Beispiel geht etwa die Hälfte des gesamten Wasserverbrauchs für das Kühlen der Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke drauf. Da dabei viel Wasser verdunstet wird, oft ist das Wasser gratis. Es wäre nicht nur für die Flora und Fauna wichtig, in Frankreich Atomkraftwerke abzuschalten, sondern auch, um die Wasserversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten zu können. Diese ist nämlich nach Angaben des Umweltministeriums schon in mehr als 100 Kommunen zusammengebrochen. Vielleicht kommt Frankreich noch ohne Blackout über den Sommer. Aber eines ist klar, dass die Lage im Winter dramatisch wird. Auch wenn dann einige Meiler wieder mit voller Leistung laufen können, weil vielleicht mehr Wasser da ist und die Temperaturen niedriger sind, auch Experten halten Frankreich für gefährlicher als das fehlende Gas aus Russland, wobei das eine Problem das andere verschlimmert. Denn 12 Uraltmeiler sind wegen massiver Korrosionsprobleme abgeschaltet und können auch im Winter nicht wieder angeschaltet werden. Die betroffenen Meiler sind übrigens bei der Art Sicherheitsprüfung aufgefallen, die die CSU unter anderem in Bayern umgehen will. Diese Sicherheitschecks wurden zum Teil in Frankreich aus gutem Grund auf das nächste Frühjahr verschoben. Aber, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist in Deutschland auch den Energieversorgern und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck klar, dass ein Streckbetrieb der 3 Altmeiler nur möglich wäre, wenn entweder die Prüftiefe der grundlegenden Sicherheitsanalysen verringert würde und oder auf weitreichende Nachrüstungsmaßnahmen verzichtet würde. Aus dem Protokoll des Gesprächs geht also hervor, dass man wie in Frankreich russisches Roulette spielen muss, um die Meiler weiterlaufen zu lassen. Seit 3 Jahren ist die 10-jährige Sicherheitsüberprüfung überfällig. Dazu ist aber auch allen Beteiligten klar, dass die AKWs in der Situation des Gasmangels nur wenig Gas ersetzen können. We'll be right back. Das war der linke Medienspiegel im August zur Klimakatastrophe. Proteste für Klimagerechtigkeit gibt es in Hamburg mit dem System Change Camp bis zum 15. August online unter systemchange.noblogs.org zu finden und vom 24. bis 28. August im Rheinland mit dem Klimacamp Lützerath online unter klimacamp-in-rheinland.de zu finden. Und da bleibt mir nur noch Tschö zu sagen und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org.